Ja, ich sehe es von hier. Ja. Ich habe das PXL Tisshausen. Sehr viele Häuser so gestaltet. T-Online Hotspot. Heute. Alle Autokennzeichen fangen hier an. Ich bin der hier SEM, die erste. Tupper. muss ja passen. Oder wenn hier richtig der Schlamm. Ja, klar, ja. Auch bis um 11:29 Uhr. Thank you. alles lieber. Wo denn? Da oben wieder auf dem Platz für die anderen. Okay. Nein, ich sehe nicht, Joghurt. Oh, schön, dass du Mittag an. Vielen Dank. Machen wir noch immer das Gleiche? Was Wichtiges notiert heute? Nicht so wichtig, aber... Keine Hektik. Woran denkst du gerade? Ich habe das gelesen, was da auf diesem Planeten drauf stand. Überall, das ist das? Ja, genau. Wahrscheinlich hält sie dich für jugendlich frisch und im Zuge deswegen, wie ich sozusagen habe ich auch davon profitiert. Ja, nett, oder? Süß, oder? Ja. Schaut drauf. Aus Bacharach. gutes Jahr, oder? Muss gutes Jahr gewesen sein. Super Lehrproben damals schon hingelegt. Genau, alle so, er hatte einfach recht. Ja, dann würde ich sagen, ich habe doch was falsch gemacht, oder? Ja. Ja, als der hast du schon die Lehre, glaube ich, das könnte alles machen, das so nicht. Weil du kannst, glaube ich, nur so viel Sportbereich machen oder so, ich glaube auch. Das ist natürlich schon super. Also hier in Deutschland ist schwierig, was zu finden, ja, außerhalb der Schule. Am Schluss halt in Schulbuchverlagen und sowas. Muss erstmal reinkommen. Die suchen ja immer wieder Leute, also die Schulbuchverlage suchen schon jemanden mal wieder. Ja, also die haben unter den Seminaren, die haben uns mal angeschrieben, weil wir für die Fachzeitschriften, für die Praxispolitik und sowas veröffentlichen. Oder so unter den Zahlen. Genau. Dann kann man die da veröffentlichen, man bekommt aber nichts dafür. Außer, dass der Name sich dann so auftaucht. Okay. Man darf nicht dafür werben. Nee, oder irgendwie so an. Also einmal meinen 80 Euro oder so, ja, oder das man halt kann da glaube ich nicht so fest angestellt werden, dass man eine Dauer hat. Dann geht das auch. Ich brauche eine Werbung. Ich habe schon gesagt, ich Schuhe haben. Ja. Ich habe mir einfach gedacht, ich hätte ein Foto von mir aus. Genau. Ja. Mitarbeiter des Monats. Ja, richtig. Ja. Das ist ja gehört. Das soll ich einfach machen. Ja. Lehrer des Monats. Lehrer des Monats ist wie immer schon. Einzige Diener. Ja, genau. Ich habe nur ein Foto von mir gemacht. Ja, ich glaube auch. Wir machen so Freunde damit. Ja, ein Kollege von mir, also der auch mehrere Plagiat gemacht hat, der macht viel in Deutschland, der ist Kampmann, der ist Sarah Schumann, der war auch kein Kampmann, der ist mal Deutschland. Ja? Es gibt ja so eine Veranstaltung, Deutschland ist ein Lehrer. Das gibt es ab und zu mal, und da wird man vorgeschlagen und wurde so eine Person, der ist echt gut, muss ja sagen. Ja. Echt gut. Also vom ersten Blick würde man das gar nicht so glauben, weil so ein bisschen geistig wirken. Aber der kam Gedanken natürlich auch schülerorientiert, total ehrlich und so weiter. Schon. Und das macht eben total viel auch selbst. Ja. Also der ist ein richtiges Arbeitstier und das kann sich vorne vor. Das ist eigentlich verkauft. Nee, das steht irgendwo in der Zeitung mal. Ja. Also keine Ahnung, hat er den Namen rausgekriegt von ihm, ich bin mit ihm in Verbindung gesetzt und habe ihm die Sachen nach Hause gegeben. Das ist der Ehrgegner. Das ist ja, ich bin wieder fürs Einkaufen. Ja, aber. mal einfach ein Platz. Also ich kann auch einfach in das Gebäude reingehen. Ja. In diesen Raum. Alles klar. Bis gleich.

Ich dachte gerade, da wäre ein Auto im Hof. Ich habe mich darauf vorgestellt, dass das Ideal sich befindet. Ich finde das so schwer. Das Zimmer ist abgeschlossen. Ja. Ich bin wieder geschlafen. zu Armin. Ich habe gerade dem Herrn Krause deinen Stift gegeben. Ach so. Ja, das ist ein Tischverlag. Vielen Dank. Ich habe mir währenddessen meine Sachen in das Smartphone reingeschrieben. Ich bin schon etwas übermüdet. Bitte? Ich bin schon ein bisschen übermüdet. Also gerade, ja, gerade weil ich gestern überhaupt keinen Schlaf hatte, aber... Gar keinen? Ja. Wo hast du denn die Nacht eigentlich verbracht? In meinem Zimmer. In deinem Zimmer? Ja, genau. Und dann musst du irgendwann... Irgendwann war 4 Uhr und da war es zu spät, um überhaupt noch ins Bett zu gehen, weil ab 4 Uhr gibt es eigentlich kaum noch eine Chance. Ja. Ja, wir hatten auch noch Französisch und so. Bye. Voll geil. Ja, der Britta hat richtig geil. Ich finde das halt so witzig. Ja, ja, auch, aber ich dachte halt, dass. Ja. Aber jetzt hat es uns hier gefunden. Ey, wenn man genug Cooles gewiss. Ja, das ist so cool wie die Welt. Ja. Was haben wir jetzt noch raus? Raus? Die warten alle draußen. Ey, die sitzen da alle. Okay, wir haben noch zwei Hunde, aber noch nicht irgendwas kaputt. Ich habe ja Leute um halb sechs von Helena. Von Helena? Ja. Nein. Von Helena. Doch. Ich bin die. Da springe ich drin. Ich hätte Lena gesagt. Nein. Nein, ich bin die. Wer ist von Helena? Ich muss ja. Ich will auch so eine Schiebe kriegen. Wenn ich so durch die Welt gehe. Ich meine, das kann ich. Leute, ich will meine. Ich will so mehr kaufen, den kann ich nicht mehr. Ja, eigentlich. Weil so muss ich jetzt ziehen. Ich muss ja den Schuh halt einfach an. Ja. Ich hab ja nie. Fast halb. Fast halb? Fast halb. Ich bin jetzt alle schon mal. Es ist 2 Minuten vor halb. Ja, ich glaube, ich bin vor, kommt der Bus oben. Wenn wir das lange machen. Aber ich muss noch deine Sachen zusammenpacken. Kannst du das jetzt schon mal machen, weil wir müssen okay. Gleich los. Okay, okay. Das ist die ganze Zeit einfallen. Du musst es doch auch anfangen. Im Bus? Ja. Ja, ja, ja. Also, alle? Fast alle. Gut. Zwei Taschen fahren. Und dann eine Blume. wieder runter, wir müssen die ganze Nacht. Ja, ich glaube, wir müssen die ganze Alles klar. Wo ist jetzt mein Stift? Hier direkt eine Taube tiefer, oder? Ja. Eine, da kann man alles. Gut, dann brechen wir auf. Okay. Wir sind dann 5 Minuten da, aber es kann sein, dass der Bus ein bisschen früher kommt, dann geht das einfach raus. Das ist wahrscheinlich so. Ich mal die Sachen mal suchen in die Tür. Ja. stopp, stopp, stopp, stopp.